Hallo, wer ich bin? Der Junge vorne, woher? Name unbekannt. Ich kenne viel, aber ich bleibe unbekannt. Das ist sicher, bleibe offen wie ein Trichter, sortiere sie aus wie ein Sieb. Also mit diesem Lied, Hammerbeat oder nicht, lebe im Dunkeln, seh kein Licht. Also schreib ich ein Gedicht, hallo Tod, wie geht es dir? Bleib hier, die dunkle Magie ist in mir. Grüß Gott, wenn du ihn siehst, wenn du es liest. Also Glück sein, da muss ich verrückt sein. Ich werde nie glücklich sein, also bleib ich gefangen. Hilflos Gedanken, ich darf nicht hassen, ich muss es schaffen. Auf geht's, wie ab, ich spreche zu dir. Ich bin's, Kristall, ich laufe. Laufe so weit wie es geht, ich bleibe nicht stehen, nein. Ich laufe, laufe weiter, bin ich gescheit, laufe ich trotzdem weiter. Ich laufe, laufe so weit wie es geht, ich bleibe nicht stehen, nein. Ich laufe, laufe weiter, bin ich gescheit, laufe ich trotzdem weiter. Ich laufe, laufe so weit wie es geht, ich bleibe nicht stehen, nein. Ich laufe, laufe weiter, bin ich gescheit, laufe ich trotzdem weiter. Ich laufe, laufe so weit wie es geht, ich bleibe nicht stehen, nein. Ich laufe, laufe weiter, bin ich gescheit, laufe ich trotzdem weiter, ja. Yeah.